Heute ist der 6. Januar 2011. Erst kam das Stockholm-Syndrom, dann die Internet-Blogs, dann die Klicks auf den Link zum Runterladen der Songs und kurze Zeit später war das Internet voll mit Kommentaren über diesen Edgar-Retro-Gott. Und am Anfang wollte ich es selbst nicht erkennen, bis ich gemerkt hab, dass meine Beats jazzlastig sind. Und nicht nur das, Mann, ich hörte mal richtig auf die Texte und hab gemerkt, oh, sozialkritisch. Was? Ob es überhaupt einen Edgar gibt? Ich verrat's dir nicht, denn du bist nur ein Wack-MC. Ein Song über die deutsche Integrationspolitik und ich hab Fans, die mich loben für antideutsche Musik. Seid ihr behindert oder versteh ich den Witz nicht? Du willst gerne antideutsche Texte, hier, fick dich! Und dank solcher Kommentare im Internet scheint es mir, als ob meine Hörer geistig behindert sind. Leute, die über die Nazi-Vergleiche lachen, sind geschockt, wenn ich auf der Bühne den Hitler groß mache. Man halt die Schnauze, wenn du so entsetzt bist, das ist gute deutsche Aufarbeitung. Oberflächlich. Jegliche Absicht und Kontext ignorieren, doch brav auf die bösen Signalgesten reagieren. Mann, das ist lächerliche, dumme Scheiße. Ich hab eine historisch vorbelastende Hundepfeife. Und dir tanzt immer noch danach. Nur der Hundetrainer ist schon tot seit circa 60 Jahren. Mann, das ist lustig, aber irgendwie auch nicht. Das ist keine Anschuldigung, sondern nur ein Augenblick.